Dann macht der Film ja was er überhaupt nicht machen darf. Er nimmt nämlich einen Off-Erzähler. Ja, genau. Und dann ist der Off-Erzähler nicht mal der Protagonist. Doch, doch. Ich muss sagen, er ist der Protagonist. Oh, okay, dann, darüber müssen wir reden. Ob Brad der Protagonist ist, da kam er. Oh, interessant. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Muss man sehen Podcast. Hallo Plor in meiner Küche. Hallo Johannes. Wollen wir einmal die Episode mal wieder so starten, dass wir sagen, was wir hier eigentlich verdammt nochmal machen? Ja, obwohl wir es heute nicht machen. Oh, stimmt, verdammt. Also üblicherweise ist es so, dass einer von uns dem anderen und natürlich euch auch als Publikum eine Aufgabe aufgibt in Form eines Films. Und über den reden wir dann in der nächsten Woche. Ja, und manchmal sind es Filme, die ich nie im Leben geguckt hätte. Und wo ich auch sage, was? Ich gucke keine Horrorfilme, Plor, was soll das? Wir haben einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack, zumindest in der Theorie. Tatsächlich hat sich in der Praxis jetzt des Öfteren erwiesen, dass wir auch ganz gut darin sind, gemeinsam Filme abzufeiern. Das stimmt wohl, ja. Und diesmal feiern wir einen Film ab von einem Menschen aus dem Publikum. Ja, wir haben einen Publikumswunsch, das kommt nämlich auch immer mal wieder dazwischen. Sprich, niemand von uns hat diesen Film vorgeschlagen oder hätte diesen Film vorgeschlagen, Fragezeichen. Aber stattdessen haben wir eine Person, nämlich 1146618506. Vielen Dank. Auch dieser tolle Name. Ja. Das ist ja unglaublich. Wir hoffen, dass sich ein echter Mensch dahinter verbirgt. Das kam über Spotify. Ja, wo wir leider nicht Danke sagen können, weil die technischen Voraussetzungen dafür bei Spotify nicht existieren. Aber du, liebe Nummer, heute kommt dein Film, nämlich Shawshank Redemption aus dem Jahr 1994, den ich kannte und den du gar nicht kanntest, Johannes. Ich habe ihn nicht gesehen bisher. Ich wusste, dass dieser Film existiert, aber ich wusste auch, dass ihn ganz viele Leute abgefeiert haben, die ich für zu männlich halte. Für zu männlich, ja. Es ist tatsächlich ein männlicher Film mit einem männlichen Cast, ja. Männlichen Protagonisten und, glaube ich, auch einem eher männlichen Publikum. Und ich habe festgestellt, dass ich diesem männlichen Publikum ganz dolle Unrecht getan habe. Tut mir wahnsinnig leid. Sorry an alle da draußen, die ich vorverurteilt habe. Womit wir beim Titel wären. Ja. Die Verurteilten. Ich, um das vielleicht noch reinzuwerfen, ich habe den Film tatsächlich so gesehen, wie die meisten Menschen diesen Film gesehen haben, nämlich nicht im Kino, ja. Weil ich quasi nicht wusste, als der Film im Kino lief, dass dieser Film existiert oder irgendwie relevant ist. Ja. Und das war ja so ein Videotheken-Hit und es war vor allem so ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Videotheken-Hit und ich habe ihn genau so gesehen, dass nämlich irgendjemand gesagt hat, du musst den Film sehen, der ist geil. Den habe ich mir ausgeliehen am Wochenende und dann habe ich mir den, ich glaube, mit englischen Freunden ausgeliehen und dann saßen wir alle sehr ergriffen vom Fernseher und gehört zu den Filmerlebnissen, bei denen man denkt, wow, ich glaube, ich habe gerade meinen Lieblingsfilm gefunden. Ja. Und das haben offensichtlich auch sehr viele andere gedacht. Dieser Film ist nämlich auf IMDb seit 2008. Es ist absurd. Auf Platz 1 der besten Filme. Es ist der beste Film bei IMDb. Wie krass. Und zwar, und wohlgemerkt, IMDb natürlich ist eine Website und Publikumsvoting und so weiter, aber sind mehrere Millionen Stimmen. Mm. Und IMDb ist da auch, glaube ich, nicht so bestechlich. Also die gucken schon sehr genau, dass da nichts zugespammt wird. Und er ist auf Platz 1 vor dem Paten 1, vor dem Paten 2 und vor Dark Knight. Absoluter Videotheken-Hit, das finde ich total seltsam. Der Film war wirklich nicht erfolgreich am Anfang und dann hat die Produktionsfirma wahnsinnig viele Kopien davon einfach in die Videotheken geschippt und gehofft, dass das Ding nochmal ein zweites Leben bekommt. Wie seltsam ist das denn? Die haben selber gesagt, naja, irgendwie, warum machen wir das eigentlich? Aber wir gehen da mal ein Risiko ein und gucken mal, was passiert. Ja. Das war total komisch. Aber dann so einen riesigen Erfolg damit zu provozieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen Glück, sowohl Glück als auch Pech, dass das ganze Ding von Castle Rock inszeniert wurde. Und die waren halt auch so Videothekenlieferanten. Die haben viele Filme gedreht, die in den Videotheken erfolgreich waren. Und teilweise haben die auch sehr, ich glaube, sehr gezielt Filme für Videotheken gespielt. Das, worüber wir öfter reden, was es nicht mehr so gibt, diese Mid-Budget-Filme, die nicht diese AAA-Filme sind, die bei den Oscars abräumen, obwohl dieser Film hat sehr viele Nominierungen gekriegt und hat gute Kritikerrezensionen gekriegt, aber so Filme, die ein mittleres Budget haben, die nicht die großen Sommerhits sind, die aber das Potenzial haben, dann auf dem zweiten oder dritten Verwertungsweg zu Klassikern zu werden. Ja. Gut, und was für ein Klassiker das geworden ist und was wir da eigentlich vor uns haben, das kann ich uns mal ja erzählen. Andy sitzt im Gefängnis. Er soll seine Frau und ihren Liebhaber kaltblütig umgebracht haben, aber Andy beteuert seine Unschuld. Im Gefängnis braucht Andy lange, bevor er auch nur mehr als 2 Worte mit anderen Insassen wechselt. Er beobachtet, bis er sich schließlich mit Red anfreundet, der so ziemlich alles besorgen zu können scheint. Ein kleiner Hammer soll es sein, mit dem er Steine bearbeitet, um sich zu beschäftigen. Die beiden wachsen zusammen, philosophieren über das Gefängnisleben und die Bedeutung von Freiheit und Hoffnung. Andy versucht sich eben, diese Hoffnung zu bewahren und seinem Leben Bedeutung zu geben durch den Aufbau einer reich ausgestatteten Bibliothek. Was Andy Red in 19 Jahren Freundschaft im Gefängnis nicht erzählt, er gräbt über Jahre hinweg einen Tunnel aus dem Gefängnis raus in die Freiheit. The Shawshank Redemption aus dem Jahr 1994 ist die zweite Stephen King-Verfilmung, die wir in diesem Podcast besprechen. Und wie Stand By Me zuvor, die Verfilmung einer Kurzgeschichte aus Different Seasons. Und wie Stand By Me zuvor, produziert von Castle Rock. Plor, was halten wir denn von diesem Ausflug ins King-Universum? Es ist nach Stand By Me, aber vor The Shining, meine liebste Stephen King-Verfilmung. Also im Grunde die gleiche Reihenfolge, wie sie entstanden sind? Moment, Shining ist der älteste von allen. Shining ist 1980. Ah, okay, ja. Und das ist natürlich ein ungewöhnlicher Stephen King-Film. Und der Name Stephen King kam auch dann bei der Publikation des Films praktisch gar nicht vor. Mhm. Weil es ist kein Horrorfilm, ne? Ja. Und bei Stand By Me finden wir ja noch so diese Horror-Tropes und noch so diese Elemente von, ja, was wir von King kennen. Aber ja, immerhin Albtraum-Leiche. Ja. Hier praktisch gar nicht. Das ist komplett von Stephen King bereinigt. Es gibt die Urban Legend, die Stephen King natürlich selbst in die Welt gesetzt hat, dass er in einer Buchhandlung war und Bücher unterschrieben hat und eine Frau kam zu ihm und meinte so, ey, kannst du das da für meinen Mann signieren? Ich selbst mag deine Geschichten überhaupt nicht. Ich stehe überhaupt nicht auf Horror. Ich bin eher so der Shawshank Redemption Typ. Geil. Woraufhin Stephen King gesagt hat, ja, klar, habe ich auch geschrieben, und sie hat ihm nicht geglaubt. Geil. Oh, schöne Geschichte, auch wenn sie erfunden ist. Rita Hayworth and the Shawshank Redemption aus dem Jahr 1983. Ich muss mal sagen. Nee, falsch, Entschuldigung. Rita Hayworth und The Shawshank Redemption aus dem Jahr 1982 aus Different Seasons ist die Vorlage dafür. Ja. Ich muss mal sagen, wenn wir jetzt schon beim Titel sind, viel besserer Titel. Was soll das? Rita Hayworth und The Shawshank Redemption ist doch viel besser als nur einfach The Shawshank Redemption. Shawshank. Shawshank. Siehst du, das ist passiert. Das passiert bei diesem Titel, weil man sich denkt, hä? Was? Ich hab dich sehr, ich mach, also es hat, Morgan Freeman hat das erzählt. Ja. Yeah. Dass er angesprochen wird, ich mochte dich sehr in diesem in diesem Film. Und man denkt sich, ja, natürlich zu Recht, was ist das für ein Titel? Ja, aber dieses Rita Hayworth, also wenn man sich sehr auf dieses Gimmick draufsetzt, auf diesen Gag, dass er sich freigräbt, ja, die ganze Zeit über, und dass das Ganze verdeckt hinter einem großen Rita Hayworth, oh Gott, ist das ein schrecklicher Name, Poster passiert, dann ja. Ja. Ich finde, wenn man es weglässt, dann ist es ein bisschen weniger Gimmick und es wird ein bisschen größer. Und das ist ja auch tatsächlich das, was unser Regisseur und Drehbuchautor Frank Darabont mit diesem Film gemacht hat. Er hat nämlich nicht mal 100 Seiten von Stephen King genommen, eine Kurzgeschichte, ja, und hat die erweitert. Und eine Kurzgeschichte, zu der Stephen King selbst gesagt hat, aus dem Ding macht ihr keinen Film. Das ist nix. Viel zu viel Dialog. Ja. Da passiert ja nichts richtig. Wie willst du da überhaupt einen Film draus machen? Da gibt es überhaupt keine richtigen Antagonisten. Da gibt es überhaupt kein emotionales Epizentrum in der Novelle. Ich habe sie nicht gelesen. Mhm. Ist doch einiges sehr anders als im Film. Ja. Es gibt nicht diese klar ausgeprägten Charaktere und vieles, was im Film sehr viel Raum kriegt, wie zum Beispiel der Hauptprotagonist bei den Wärtern oder der Hauptantagonist bei den Wärtern oder auch Brooks zum Beispiel, der alte Mann. Ja. Die kriegen im Buch ein paar Seiten. Ja, genau. Da ist nicht viel drauf. Und Frank Darabont hat das sich genommen und hat daraus halt wirklich ein großes emotionales Drama gemacht. Ja. Und Darabont, die Geschichte ist ganz witzig, wie er überhaupt daran gekommen ist. Und zwar hat Stephen King hat Anfang der 80er ein quasi College-Programm gemacht, wo er gesagt hat, Leute, wenn ihr Drehbuchautoren seid und ihr schreibt gerne, wenn ihr Kurzfilme drehen wollt mit meinen Dingern, ich verkaufe euch die Rechte für einen Dollar. Und hat damit offensichtlich ist wirklich zu den Filmstudenten gegangen und hat gesagt, hier, macht mal Kurzfilme mit diesen Geschichten von mir. Und daraufhin hat Darabont den Film The Woman in the Room gemacht. Also eine von diesen Geschichten. Und King hat das wohl sehr gut gefallen, was er da gemacht hat. Yeah. Und daraufhin ist so ein bisschen eine Verbindung zwischen den beiden entstanden, was dazu geführt hat, dass Stephen King relativ schnell Ja gesagt hat, als Darabont zu ihm kam und gesagt hat, du, ich würde echt gerne aus deiner Rita Hayworth-Geschichte einen Film machen. Und er hat gesagt, für $5,000, was immer noch nicht viel ist, aber durchaus mehr als $1, kannst du es haben. Und hat auch einen Scheck bekommen, den er nie eingelöst hat. Der hat ihm den Scheck wieder eingerahmt in einen schönen Rahmen und hat ihm die zurückgeschickt mit der Notiz, wenn du mal Bail Money brauchst. Bitteschön. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ihm der Film wirklich gefallen hat. Ja. Weil wir wissen, Stephen King ist sehr kritisch zu seinen Filmen. Ja. Und er mag eigentlich nur die Filme, in denen er entweder einen Cameo-Auftritt hat oder an denen er selbst mitgeschrieben hat. Das sind die schlechtesten Stephen King-Filme. Ja, das ist halt das Ding. Stephen King ist kein guter Filmemacher. Und wir wissen, dass die Filme, die wirklich stark sind, ja, tendenziell ihn nicht so berührt haben. Shining hat er, ja, wie man weiß, gehasst. Das ist schon echt seltsam. Und ich muss sagen, es spricht Bände, dass die beiden Filme, die ich von Stephen King kenne, die ich gut finde, beziehungsweise The Shining ist ein bisschen außen vor, weil der tatsächlich ein Horrorfilm ist, aber das andere sind ja Dramen einfach nur. Ja. Und das sind die guten. Weißt, ja, du, vielleicht muss ich Stephen King über seinen Genre mal Gedanken machen. Weiß ich nicht. Aber er hat Millionen Horrorfans begeistert, ja, mit seinen, ja, Horrorgeschichten. Ja. Das Ding ist, um das noch abzuschließen, die Entstehung, es ist in Castle Rock entstanden. Und zwar Castle Rock Entertainment wurde ja von Rob Reiner gegründet, genau, nachdem er Stand By Me gedreht hat, ein paar Jahre davor. Und er wollte auch diesen Film drehen. Er wollte unbedingt diesen Film haben. Er hat Frank Darabont bekniet und hat gesagt, du kriegst hier Millionen. Mhm. Ich gebe dir 2 Millionen. Und Frank Darabont hat gesagt, nee. Ich will das selber machen. Ich verfolge meine Träume. Mhm. Vielleicht noch kurz davor, Rob Reiner ist an den Film überhaupt erst rangekommen, weil eine Produzentin bei ihm gesagt hat, wenn Castle Rock diesen Film nicht inszeniert, dann bin ich raus hier. Okay, das ist die Macht einer Mitarbeiterin. Liz Klotzer, eine nicht nur Mitarbeiterin, Produzentin, Hauptproduzentin von dem Ding. Und die hat das Drehbuch gelesen von Frank Darabont und hat zu Rob Reiner gesagt, du, das müssen wir machen. Das ist total geil. Ja, ja, ja. Und genau, Rob Reiner hat Darabont bekniet. Mhm. Darabont hatte übrigens keine Regieerfahrung. Und, er hat gesagt, nein, ich will das machen. Ja. Woraufhin Rob Reiner gesagt hat, okay, aber dann möchte ich gerne dein Mentor sein. Ist das nicht niedlich? Dass er seinen Stolz runtergeschluckt hat und gesagt hat, okay, du hast noch keinen Film inszeniert. Ich weiß, du hast ein paar gute Drehbücher geschrieben, das gehört dazu. Ja. Wenn du mich das nicht machen lässt, dann lass mich wenigstens ein bisschen unter die Arme greifen. Ja. Ein Debütfilm, wie krass ist das denn? Unfassbar. Es ist wirklich, wirklich... Völlig, du sitzt davor und denkst dir, was? Auf diese Größe, 2,5 Stunden so ein Epos zu machen als Debütfilm, was traust du dir dazu? Man findet es nicht oft in der Filmgeschichte, dass Debütfilme so eine Mächtigkeit ausstrahlen. Ja. Also klar, wir haben Citizen Kane. Ja. Wir haben letzte Woche über die 12 Geschworenen geredet, was auch ein Debütfilm war. Ja. Ja, ja. Es ist immer wieder erstaunlich, was Menschen so bei ihrem ersten Wurf an, ganz unabhängig davon, wie man den Film dann letzten Endes findet, an Epicness hinkriegen, an Größe und an Reife, die halt einfach nicht so wirkt, als ob das so ein Jungspund gemacht hätte, der hier seinen ersten Film inszeniert, sondern jemand... Aber man muss sagen, bei 12 Angry Men von letzter Woche, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein Kammerspiel. Ja. Als Regisseur kann man das als Erstling durchaus bewältigen, weil du hast einen Raum, dann probst du 2 Wochen und dann geht das. Aber bei diesem Film hier, das ist ja wirklich, du musst so viel bedenken und so viele Entscheidungen treffen, bist ja als Regisseur für alles verantwortlich. Ja. Es ist wirklich hart. Und es ist auch einiges schiefgegangen bei den Dreharbeiten, ne? Also zum einen gab es offensichtlich ganz schön viele Konflikte am Set, vor allem hat sich so zusammen, Regisseur versus Darsteller, vor allem versus Morgan Freeman, der eine Zeit lang richtig, richtig sauer war auf Frank Darabont, weil er ihn hat zu oft Baseball werfen lassen. Ja, genau, er ist nächsten Tag mit dem Arm in der Schlinge zum Dreh gekommen, um zu demonstrieren, hier übrigens, das passiert, wenn du mich 12 Stunden lang denselben Ball werfen lässt. Und hat wirklich flat out einfach gesagt, nein, den mache ich nicht nochmal. Also er hat wirklich gesagt, der Take war gut, wir machen nicht noch einen, was eigentlich der Call des Regisseurs ist. Absolut, ja. Aber Morgan Freeman hat sich hingestellt und gesagt, nein, wir gehen jetzt weiter, das wird nichts. Und ich finde es auch interessant, dass der Regisseur danach gesagt hat, okay, ich habe daraus auch gelernt. Ja, total. Ne? Er hat tatsächlich daraus die Sachen mitgenommen und auch verstanden, warum Morgan Freeman sich dagegen gewehrt hat. Soweit ich das verstanden habe, was die Leute von den Dreharbeiten gesagt haben, war Frank Darabont nicht so ein Exzentriker wie zum Beispiel Stanley Kubrick, der es liebt, seinen Cast zu quälen, sondern ihm war es wirklich wichtig, ey, ich habe die Geschichte, die ich verfilmen möchte. Ja. Ich habe es geschafft, dem 3-Millionen-Angebot zu widerstehen. Ich kann es selbst machen. Ich will alles richtig machen. Ja, genau. Was das ist einfach pure Angst. Dass er viele Takes gemacht hat. Und teilweise auch wirklich, sie sind wirklich in Schwierigkeiten gekommen. Wir haben ganz am Anfang eine Eröffnungssequenz, in der wir Andy nur im Auto sitzen sehen. Ja. Mit seiner Waffe und überlegt, was er als nächstes macht. Er ist betrunken und wir sehen parallel geschnitten seine Frau mit ihrem Liebhaber. Ja. Die Szene sollte eigentlich weitergehen. Es sollte eine Konfrontation geben. Es sollte einen Moment geben, wo Andy vor denen steht mit seiner einer Waffe gezogen und die hatten keine Zeit dafür, weil sie das zu lange gedreht haben. Ja, also Unerfahrenheit hin oder her, aber einem, also zum einen geht einem viel verloren, aber zum anderen kommt man in Optionen hinein, die vielleicht den Film besser gemacht haben. Also hier in diesem Fall, es sind ein paar mehr Beispiele, nicht nur das im Auto, aber das ist so das berühmteste, weil dieses Zusammenschneiden von zwei Sachen, die eigentlich im Drehbuch getrennt voneinander passieren, nämlich Gerichtsverhandlungen, Auto, im Auto sitzen und so weiter. Das zusammenzuschneiden hat viel mehr für den Film getan, als es andersrum hätte sein können. Ja. Es wird einfach so ein bisschen auch so, es wird so ein erstes Spotlight gesetzt auf Andy, auf unseren Protagonisten. Und dazu gehört ganz wesentlich, dass er von Anfang an undurchschaubar ist, dass wir Schwierigkeiten haben, uns in seine Gefühle reinzuversetzen, einfach weil er wenig Gefühle zeigt. Ja, wobei ich das gar nicht so erfahren habe. Ich muss sagen, da komme ich nicht so richtig mit den meisten Leuten, die den Film gesehen haben. Ah, echt? Ich bin voll bei ihm und voll in ihm drin, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich anders gesehen habe. Ich habe vielleicht einen anderen Film gesehen als ihr, aber... Krass, ich habe während des Films jetzt nochmal gedacht, er wirkt teilweise fast so, als ob er auf dem Spektrum sein könnte. Ja, das schon. Weil er wirklich kalt rüberkommt. Also ich glaube dem Richter sofort, wenn er sagt, naja, sie scheinen mir wirklich kalt zu sein und ich kann, ich... Das konnte ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Mir wird ganz anders, I'm getting sick of you, weil er hat halt schon so eine abgehobene Art, die man sehr leicht als Arroganz interpretieren kann. Aber die Art und Weise, wie er das sagt, wie er sagt... Ja, aber ich habe ihnen doch gesagt, ich habe das und das gemacht und ich habe das Ding dann in den Fluss geworfen. Also mit einer Art und Weise, die für mich vielleicht auf dem Spektrum liegt, das kann sein. Vielleicht sogar sehr wahrscheinlich, aber trotzdem komme ich volle Kanne in seine Gefühlswelt hinein. Also ich bin so drin bei ihm, ich finde es phänomenal, weil der Schauspieler ja vielleicht tatsächlich so eine Distanziertheit spielt von allem. Aber der hat als Schauspieler so viel Vorarbeit geleistet und so viel internalisiert, was da in der Figur drinsteckt an Verzweiflung und an Schwierigkeiten und an Determination, das jetzt irgendwie hinzukriegen, aus der Verzweiflung heraus, dass ich voll bei ihm bin. Tim Robbins, das wäre fast Tom Cruise geworden. Oh, um Gottes Willen. Es hätte Tom Cruise werden können, Gott sei Dank wurde er es nicht, weil Tim Robbins... spielt das mit der richtigen Mischung aus Schwere. Ja. Weil wir haben hier echt ein krasses Schicksal vor uns. Ja, ja, ja. Und dann aber auch diese Leichtigkeit, die eben auch so als Arroganz gesehen werden kann. Und immer wieder dieses Verhalten, was so darauf hindeutet, dass ihm manchmal so ein bisschen die Self-Awareness fehlt, in welche problematischen Situationen er sich reinbringen könnte. Ja. Es gibt mehrere Szenen in dem Film, in denen er fast stirbt. Weil teilweise natürlich, weil er auch nicht aufgibt, was so eine ganz große Charakterstärke von ihm ist. Mhm. Er wird als Charakter erzählt, der, egal wie oft er verprügelt wird, er steht immer auf, er kämpft ständig Kämpfe, die er verliert. Aber natürlich auch so, wir sehen aber, er bringt sich damit auch in Schwierigkeiten. Ne? Und ganz am Anfang im Gericht wirkt er halt arrogant, wenn er sagt, ich habe das doch schon gesagt. Und ja, natürlich sagt er das so, ja, es ist ungünstig für mich und das ist ja auch logisch, was er da sagt. Ja. Aber in dem Moment musst du dran denken, du sitzt vor einer Jury, du sitzt vor einem Richter, du solltest vielleicht ein bisschen sozial kompetenter rüberkommen, ein bisschen freundlicher, vielleicht ein bisschen emotional angekratzter und nicht so kalt wirken. Und da fehlt ihm halt einfach die Self-Awareness, wie er wirkt in dieser Situation. Ja. Also ich verstehe das dann im Laufe des Films, was das gemeint hat. Und es macht für mich so eine seltsame Diskrepanz auf, weil ich wirklich, als er das sagt vor Gericht, ich bin voll bei ihm und in seiner Verzweiflung und in seinem, hey Leute, ich sag euch das und ich, wenn ich das jetzt sage, ich habe ja nichts gemacht, muss ich ja am Ende frei rauskommen. Also das ist ja auch ein Widerspruch in seiner Wahrnehmung, die sich nicht auflösen lässt, wo er dann auch ohnmächtig davor steht und denkt, hä, was denn jetzt passiert? Ich bin doch unschuldig, wie kann denn das passieren? Ja. Und dann auch wirklich sagt, okay, nächster Plan. 2 Wochen lang mit niemandem reden, sondern alles mal anschauen und gucken, dass ich alles durchschaue, sortiere und dann die richtigen Schritte einleite. Du hast den Film ja zum ersten Mal gesehen. Hast du ihn, irgendwie gab es einen Punkt, wo du ihn für schuldig gehalten hast in diesem Gerichtsprozess? Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Wobei ich sagen muss, dass man trotzdem im Nachhinein in der Logik nochmal gucken kann, ob er vielleicht doch seine Frau umgebracht hat. Es gibt vielleicht Momente, wo man das nochmal annehmen kann, aber während ich es gucke, bin ich die ganze Zeit vollkommen überzeugt, dass er das nicht war. Und dann macht der Film ja was er überhaupt nicht machen darf. Er nimmt nämlich einen Auferzähler. Ja, genau. Und dann ist der Auferzähler nicht mal der Protagonist. Doch. Ich muss sagen, er ist der Protagonist. Oh, okay, darüber müssen wir reden. Ob Brad der Protagonist ist, da kam er, oh, interessant. Da haben wir schon einen guten Debattenpunkt. wir lernen Red kennen. Wir haben das Jahr 1947. Mhm. Red hat seine erste Anhörung für potenzielle Bewährung. Mhm. Und wir wissen aber schon, wie diese Anhörung läuft von Anfang an. Das wird nichts. Mhm. Auch weil wir noch 2 Stunden 5 vor uns haben. Aber auch, weil einfach klar ist, wir haben hier einen schwarzen Gefangenen stehen vor einer sehr weißen Jury. Ja. Und er sagt so das runter, was offensichtlich jeder Gefangene sagt in dem Moment. Ja, mhm. Ich bin rehabilitiert. Ja, ich bin keine Gefahr mehr für die Gesellschaft. Gott ist mein Zeuge. Nochmal einen schönen Bezug auf die Bibel und so weiter. Wir wissen, das wird abgelehnt. Mhm. Und geht raus auf den Hof und wir lernen das Gefängnis kennen, in dem Andy jetzt auch die nächsten 27 Jahre verbringen wird. Oh Mann. Und es ist schon krass, wie das eingeführt wird. Die hatten ja, es gab hier durchaus so ein bisschen Diskussion zwischen Regie und Kameramann, wie groß sie das machen wollen, weil der Kameramann, Roger Deakins, hat gesagt, ein großer Kameramann, auch sehr großer Kameramann, der hat gesagt, ich würde das Ganze gerne viel klaustrophobischer machen. Und wenn wir hier diesen riesigen Hof haben, ja, dann wird das Klaustrophobische kaputt gemacht. Also, das Argument ist eigentlich nochmal ein anderes. Das Argument ist eigentlich, wenn wir hier ständig irgendwelche Totalen zeigen, dann verlieren die Totalen, die wir zeigen wollen, die wirklich nötig sind, an Kraft. Ja. Und das ist ein wichtiges, gutes Argument. Also ich an Regisseurstelle hätte meinem Kameramann vertraut. Vielleicht hätte ich damit aber auch den falschen Weg gewählt, weil so wie es jetzt ist, ist es nicht schlecht. Gott sei Dank hat er nicht auf ihn gehört. Also, weil wir lernen diesen Ort als sehr großen Ort kennen. Mhm. Und das ist so wichtig, weil ganz wesentliche Dinge zwischen den Charakteren ja nicht in ihren Zellen passieren, sondern in diesem großen Raum. Ja. Vor allem in diesem Hof. Das ist ja so krass, weil das so wirklich auch so ein hofzentriertes Gefängnis ist. Mhm. Ja. Und was aber auch wirklich wichtige Sachen sind, dass der Raum so eröffnet wird, ich glaube, das macht vieles Gutes für den Film. Vor allem, dass eben dieses Grundkonzept Hoffnung, ja, das über allem schwebt, dass das halt immer erhalten ist. Du bist umgeben von Mauern, ja, aber du spürst, dass es trotzdem dann auch irgendwie ein Meer gibt. Es gibt eine Welt außerhalb. Ja. Ja. Und das ist ja das, worauf es hinausläuft, ne? Dass man eben nicht institutionalisiert dort stirbt oder wenn man rauskommt im Falle von Brooks eigentlich nicht mehr klarkommt, ja, sondern dass die Welt da draußen trotzdem noch als Hoffnungsort existiert. Aber was für eine krasse Hoffnungslosigkeit ist das erstmal am Anfang, wenn sie ankommen und wenn wir einfach. Also ich habe ja schon gesagt, Andy ist eigentlich so kalt, dass ich nicht bei ihm bin. Aber ich bin bei diesem grundsätzlichen Gefühl, dass alle die haben, als sie da reinkommen, ausgezogen werden, nass gespritzt werden, entlaust werden und dann irgendwie nackt in diese Zellen gehen. Furchtbar. Und dann ist diese Nacht und das ist ja wirklich, wirklich düster und abgefuckt. Die anderen Häftlinge wetten drauf, wer so als erstes heult. Mhm. Und wir haben auch quasi, wir haben gleich in der ersten Nacht haben wir schon den Toten, der umgebracht wird von dem brutalsten Wärter, der dann auch so als unser Antagonist wird. Ja. Und das ist was, wo ich voll mitgehen kann, wo ich mich voll reinversetzen kann, dieses Gefühl, scheiße, ich bin da jetzt drin und mein Leben ist jetzt vorbei. Ja. Und dieser ganze Film ist ja voll von Leuten, die wissen, ich bin hier für 20, 30 Jahre, das ist jetzt mein Leben. Das Endstation. Jetzt, genau. Ja. Und das ist schon krass übel, sich da so reinzuversetzen. Absolut. Aber wie es immer noch mal gesagt, ich finde die Art und Weise, wie er das macht, wie Andy das macht, nämlich tatsächlich sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich... Das ist jetzt the new normal, erstmal. Ich muss mir das alles anschauen. Ich muss es vielleicht in meinem Geist katalogisieren und rausfinden, was mache ich damit, um dann gezielt die richtige Person anzusprechen. Aber dann hat er dieses New Normal, ist ja auch tatsächlich, das sind die Zeitsprünge, die wir haben, wo Morgan Freeman dann sagt, naja, und dann, ich glaube, die ersten 2 Jahre waren für ihn die schwersten. 2 Jahre. Die Hölle. Wo er vergewaltigt wird, verprügelt wird, ständig. Mhm. Wo er irgendwie, also er freundet sich in dieser Zeit ja auch so ein bisschen mit Red an schon. Ja. Aber trotzdem so eine Zeit, wo du, also was für ein, das sind 600, über 700 Tage. Das ist total krass. Es ist furchtbar. Es ist die Hölle. Vor allem, weil das, was da passiert, und es wird immer schlimmer, wird ja eingestuft als nicht sexuell motiviert und auch nicht menschlich motiviert, sondern es geht nur um Macht. Und diese Menschen, die das machen mit ihm, die ihn vergewaltigen und ihn körperlich ganz schön zurichten, das hat nur was damit zu tun, dass man sich die Macht zurückholt, die man genommen bekommen hat durch das Gefängnis. Ja. Und es ist furchtbar. Und du kriegst auf allen Ebenen, zum Beispiel eben auf dieser Ebene, immer wieder erzählt, wie unmenschlich Gefängnis an sich funktioniert in der Zeit. Ja. Und wie, vielleicht hier und da immer noch, ich weiß nicht, was sich entwickelt. Gerade im amerikanischen Justizsystem findest du immer noch, ja, Fälle, wo das anders, aber ähnlich funktioniert. Das Krasse ist ja auch, es wird ja wirklich gezeigt, wie, also Box ist natürlich so als Antagonist dieses krasseste Beispiel, der halt wirklich einfach nur noch seine Macht ausübt. Ich finde es übrigens super, dass ihn ziemlich klar als über ihn geredet wird, was nicht so oft vorkommt, dass ganz klar ist, dass es geht nicht um Homosexualität, es geht nicht darum, dass wir haben nicht die schwulen Vergewaltiger, sondern das ist einfach, nur Macht. Dominanz. Alle anderen Figuren, auch die, die wir im Laufe des Films sympathisch finden sollen, werden auch schon als zynisch und auch entmenschlicht gezeigt durch dieses System. Auch Red wettet am Anfang drauf, wer als erstes heulen wird. Ja. Und dieser eine Typ, Hayfield. Ist es Hayfield? Ich weiß nicht genau. Ich habe den Namen durcheinander, muss ich sagen. Den Fisch, den Dicken provoziert, dass er heult. Ja, genau. Der provoziert das ja so schlimm, um dann zurückzurudern, als die Wärter kommen. Mhm. Und das ist einer der schlimmsten Momente am Anfang, weil du sofort verstehst, scheiße, es gibt was noch schlimmer ist. Ja. Und wovor alle Angst haben in diesem Gefängnis, nämlich die Wärter, die einfach wahllos ausrasten und sagen, hier, den verprügeln wir jetzt so weit, bis er einfach leblos nur noch da liegt. Und das ist unsere Macht, die wir haben. Und die nutzen wir und fühlen uns geil dabei. Und natürlich ist das auch ein kleines bisschen ein Trope geworden, das Gefängnis, wo die Menschen Insassen sind und die Monster die Wächter. Weißt du, so, wo man das eigentlich andersrum denken würde, aber es ist auch ein Trope geworden, wo man denkt, ja, okay, reicht auch wieder. Ja, es wird ja immer so ein bisschen aufgeweicht. Also wir haben natürlich die Verkörperung des brutalsten Wächters in Hatley und die Verkörperung des brutalen, korrupten Wärters in Norton, die wirklich so sehr extreme Charaktere vom Reißbrett sind. Ja. Aber dazwischen haben wir Wachen, die so ein Stück Menschlichkeit zeigen. Ja, das stimmt. Die sich mit den Gefangenen unterhalten, die teilweise sogar auf ihrer Seite sind im weitesten Sinne. Im sehr weiten Sinne. In der Vorlage ist es offensichtlich anders. Da wechseln ständig Wärter und Leitung. Okay. Aber sie sind alle schlimm. Ja. Also Hatley ist nur einer von 10, die kommen und gehen, aber sie sind alle Arschlöcher. Und hier finde ich, ist halt Hatley so der brutalste. Und dann haben wir irgendwie Leute dazwischen, die zumindest so ein Stück Menschlichkeit erkennen lassen. Ja. Und das haben wir ja auch hier mit den Gefangenen. Also die Hayfield provoziert den einen. Und wir finden ihn am Anfang halt auch irgendwie düster und denken, oh Gott, das ist ein Arschloch. Und das ist ja auch so ein Charakter, von dem wir nachher so auch sympathische Seiten kennenlernen. Das ist ja auch irgendwie so ein lustiger Typ, der mit ihnen rumhängt, der offensichtlich gerne Hank Williams hört. Ja. Und der anscheinend nicht so viel Bildung genossen hat. Aber der irgendwie ein Teil von einer Gruppe ist, die auch zusammenhält in dieser Gefangenschaft. Ja. Und ich finde, dem Film gelingt es ganz gut, damit zu jonglieren, dass die Leute, ich meine, das sind auch alles Mörder, ne? Also Red ist auch ein Mörder. Ja. Weißt du, was ich bei Red interessant finde? Die erzählen das nie genau, was Red jetzt nun eigentlich gemacht hat. Ja. In der Kurzgeschichte ist das anders, da kriegt man das ziemlich gut mit. Aber in dem Film, damit Red am Anfang, am Ende auch derjenige ist, mit dem man mitgeht und wo man will, dass der irgendwie rauskommt und die Freiheit genießt und so, darf man den Leuten nicht so sehr sagen, was für ein krasser Killer er war. Ja. Fun Fact, am Anfang wird ein Foto gezeigt von ihm als junger Mann. Ja, das ist sein Sohn. Also Morgan Freemans Sohn, den sie da genommen haben. Ja, hat ihn auch später nochmal in andere Filme reingeholt. Und hat Morgan Freeman nicht die beste Erzählerstimme auf der ganzen Welt? Ja, deswegen ist er ja auch so wahnsinnig beliebt und berühmt. Und das ist der Anfang. Das ist der erste Film, wo er so eine krasse Off-Stimme hat. Und er schafft es, einen so reinzuziehen. Der Text, ich weiß gar nicht, wie gut der Text ist. Ich kann dir nicht sagen, wie gut der Text ist oder wie viel einfach nur Morgan Freeman draus macht. Morgan Freeman kann ein Kochrezept für Pancakes vorlesen und das würde geil klingen. Absolut, es ist unglaublich. Und diese Emotionalität, die da die ganze Zeit aufgebaut wird durch seine Stimme, das ist der Hammer. Es ist unglaublich. Ich bin so oft, ich muss sagen, ich habe echt oft geweint. Ja. In diesem Film. Und das liegt, glaube ich, auch zu großen Teilen an Morgan Freemans Stimme, die es schafft, einen da so reinzuholen. Der zieht einen so tief rein, dass man kann gar nicht widerstehen. Man kann gar nicht sich genug davon distanzieren. Also er kriegt es einfach hin. Ganz wichtige Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt musst du sie dir auch stellen. Und ich habe sie mir zum ersten Mal gestellt, seitdem ich diesen Film kenne. Welcher Red erzählt das? Ist das der Red von, der kurz davor ist, quasi nachdem er rausgekommen ist, Andy wiederzusehen? Eigentlich schon, oder? Weil das ist ja die letzte Aufstimme, die wir hören. Hätte ich auch gesagt. Also nicht hätte ich gesagt, sage ich auch immer noch. Ja. Es ist, weil dieser Red hat sowas Weises. Ne? Ja, genau. Er hat sowas Weises, das der Red im Knast selbst teilweise noch nicht hat. Mhm. Und wenn Red darüber erzählt, wie sie wetten, welche Gefangenen als erstes durchdrehen. Mhm. Und wenn erzählt wird, wie Red Sachen besorgt und so weiter und so, dieses kleinkriminelle Milieu aufgebaut hat im Knast. dann ist der Red, der das retrospektiv betrachtet, eigentlich ein anderer, ne? Ein Weiser, der daraus gelernt hat und der deswegen auch entsprechend über diese Sachen erzählen kann. Ja. Er hat eine manchmal sogar eine kleine ironische Überhöhung da drin in seiner Erzählweise, weil er retrospektiv drauf schaut und sagt, okay, das haben wir damals gemacht, meine Güte. So in die Richtung, ne? Ja. Und aber auch diese Heldenverehrung von Andy ist schon auch ein bisschen krass, ne? Ist ein bisschen krass. Hat mal ein bisschen christliche Motive. Die christlichen Motive habe ich nicht gesehen. Ich weiß, es wird öfter mal gesagt, dass es sowas Christliches hat, dass er so ein Messias ist. Was ich tatsächlich krass finde, und das ist ja auch sowas, worüber geredet ist und worüber reden werden sollte. Red erfüllt in vielen Punkten natürlich so ein sehr spezifisches Trope eines schwarzen Amerikaners, dessen Rolle sehr darin besteht, Support zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, Protagonisten. Das Interessante ist, dass die Figur ja gar nicht schwarz war im Original. Also noch nicht mal im Drehbuch ursprünglich. Ja, Red ist ihre. Ist eigentlich ihre und das macht den Satz, den er da sagt, so wahnsinnig witzig, weil eigentlich Morgan Freeman darauf bestanden hat, dass der drin bleibt. Alle anderen haben gesagt, naja, jetzt muss halt raus, dass er ihre ist. Und dann sagt er, nein, lass uns den Satz trotzdem einfach sagen. Das ist so geil, dass er das sagt und das ist auch so zusammenhanglos und du sitzt da so ratlos davor. Weil und der grinst witzig. Suffisant. Weißt ein Grinsen Richtung Stephen King wahrscheinlich. Freut sich so über diesen Satz. Supergeil. Genau, aber er ist ja im Original ist ein irischer, also kommt aus Irland Anfang des 20. Jahrhunderts, irische Migranten. Harrison Ford hätte ihn spielen können. Der stand neben anderen Namen auf der Liste. Ja. Aber es ist halt schon so, also das ist halt so ein Klischee, was wir kennen. Es gibt viele Filme, gerade so in den 90ern, wo wir diese Rollenverteilung haben, wo wir den Schwarzen haben, der dem Weißen hilft, der auch weise Worte übrig hat. Mhm. Aber der halt vor allem so ein Supporting Act ist. Ist Red das in diesem Film? Nein, deswegen glaube ich, er ist die Hauptfigur. Ja. Weil ich glaube, dass der Supporting Act eigentlich Andy ist. Für ihn, damit er wieder Hoffnung schöpfen kann und sein Parole bekommt. Dass er eben rauskommt aus dem Gefängnis am Ende. Und das klappt nur wegen Andy, weil das, was er alles gelernt hat von Andy und seinem Ausbruch, das bringt ihn erst überhaupt in die Lage, am Ende das hinzukriegen. Auch so ein Trope, The White Savior. Aber bleiben wir mal ganz kurz dabei. Ja, gut. Red ist die Hauptfigur, ja. Na, es gibt auf jeden Fall einen wesentlichen Unterschied zwischen Red und Andy. Andy verliert nie seine Hoffnung. Es wird angedeutet, dass die Chance bestehen könnte, aber es gibt so einen gewissen Punkt, wo man merkt, der kämpft weiter und der versucht alles. Der begibt sich dabei in Gefahr, ne? Der sagt zu Hedley, warum auch immer er das so macht, vertrauen Sie Ihrer Frau? Ja. Sind Sie sicher, dass sie nicht Geld hinter ihrem Rücken sammelt? Die blödeste Art und Weise, sich in so eine Situation zu bringen, also wirklich. Und Andy prügelt sich regelmäßig mit Box und den Queer Bulls. Ja, wehrt jedes sich. Mal, er wehrt sich jedes Mal. Mhm. Also er verliert ganz oft, aber er wehrt sich auch, wenn er verliert. Mhm. Und Andy macht halt auch sowas, er ist zum Liebling der Wärter aufgestiegen, weil er die ganzen Steuererklärungen macht. Er könnte ein total leichtes Leben haben und trotzdem rebelliert er, indem er die Musik spielt. Mhm. Also Andy wird als permanenter Kämpfer gezeigt, obwohl man weiß, das ist ein Kampf, den er verlieren wird. Also ist ganz klar, er spielt die Musik, aber es ist logisch, die Wärter kommen rein, er wird ins Loch geworfen und so weiter, er kann das nicht gewinnen und trotzdem kämpft er immer weiter. Und Red ist anders, Red ist zynisch geworden. Ne? Red hat eigentlich keine Hoffnung mehr und Red sagt, nee, ja, das ist das Leben und es gibt eigentlich nichts mehr zu holen und gewöhn dich dran. Es ist wie der Satz, der berühmte Satz aus diesem Film. Get busy living or get busy dying. Und im Grunde meint er ja damit Red, ne? Der da sitzt und busy dying ist. Auf jeden Fall, ja. Ne? Und das ist krass, diese beiden Entwürfe damit zu sehen, ne? Zu sagen, okay, entweder ich finde mich damit ab und setze mich jetzt hier hin, verliere alle meine Hoffnung und damit ich nicht irre werde an der Hoffnung, was ich auch total verstehen kann. Und was uns ja auch so ein bisschen auf dem Holzpfad zwischendurch, dass eben Andy tatsächlich auch sagt, ich werde jetzt busy dying, indem ich mir einen Strick nehme. Ja, insofern ist es halt auch vor allem, und das ist wieder was, wenn wir drauf gucken, wer ist unser Protagonist, da wird sehr, sehr unterstützend für deine These. Yeah. Red ist die Figur, die eine Entwicklung durchmacht. Andy macht keine Entwicklung durch. Andy kämpft von Anfang an. Genau. Ja. Andy hat immer diese Hoffnung und wie wir später erfahren werden, hat die Hoffnung ihn dazu getrieben, dass er mit einem Löffel, im übertragenen Sinne, ein Loch in die Wand gegraben hat. Ja. Während Red halt wirklich am Anfang diesen Zynismus hat, dann irgendwann auch so ein bisschen diese Resignation, aber dann aus dieser Resignation rausgenommen wird. Ja. Und das Bindeglied zwischen diesen Geschichten ist Brooks, ne? Brooks steht auch, obwohl Brooks im Buch ist eine ganz kleine Figur. Ja. Hier kriegt er eine größere Rolle und auch nicht die größte, aber er steht ganz zentral, nämlich wirklich zur Halbzeit des Films erfahren wir, was passiert, wenn jemand, der über 40 Jahre im Gefängnis verbracht hat, entlassen wird. Und das ist Brooks, der nicht entlassen werden will. Der sich echt ein Messer in die Hand nimmt und einen seiner besten Kumpels quasi fast umbringt, damit er im Gefängnis bleibt. Und das ist so effizient erzählt dadurch. Also das musst du dir mal vorstellen. Du musst dir mal vorstellen, jemanden, mit dem du 40 Jahre zugebracht hast in diesem Gefängnis. Naja, vielleicht nicht 40 Jahre. Der Typ war vielleicht nicht ganz so lange drin wie du. Aber Leute, mit denen du dein Leben verbracht hast, dann ein Messer an den Hals zu halten, damit du nicht gehen musst. Wie krass zur Hölle. Diese Verzweiflung. Ja. Und es ist ja auch total nachvollziehbar. Also wie schon Red sagt, Brooks ist im Knast eine wirklich große Nummer. Er arbeitet in der Bibliothek. Ja. Er hat sein Leben geordnet. Er ist beliebt. Ja. Er hat seine Krähe. Jake hat ein gutes Leben da. Und jetzt kommt er raus. Er ist seit 1905 im Knast. Wahnsinn, oder? Wir haben diese Szene, wie er rauskommt, wie er im Bus sitzt. Das Erste, was wir von ihm draußen sehen, ist, wie er total verängstigt in diesem Bus sitzt. Das ist das erste Mal, dass er in einem solchen Gefährt sitzt. Das ist der Hammer. Er ist Kutsche gefahren. Er sagt einmal, dass er als Kind irgendwann mal ein Auto gesehen hat. Aber jetzt sind die Dinger überall. Ja, sie sind in den 50ern und dieser Mensch war seit 1905 im Gefängnis. Das ist so krass. Mir dreht sich der Magen rum, wenn ich darüber nachdenke. Absolut. Was das für ein Gefühl sein muss. Die Welt hat sich komplett verändert. Und es war ja nicht mal so, dass du geblinzelt hast und dann war sie anders, sondern du warst über 40 Jahre in diesem Kälteschlaf quasi, den du gespürt hast. Du warst hinter diesen Mauern, du hast irgendwie so gehört im Ansatz, dass die Welt sich verändert, aber hattest keine Vorstellung davon, was das bedeutet. Und dann kommst du als alter Mensch mit Arthritis und mit allem, was dazu gehört, kommst du da raus und bist plötzlich in einer komplett anderen Welt. Und du bist nichts mehr, du bedeutest nichts mehr in dieser Welt. Das dir aufzubauen in dem Alter, also illusorisch, ja, heute, selbst Leute, die ihr Leben lang mit Freundschaften und so weiter ganz gut waren, die in einem bestimmten Alter einfach Schwierigkeiten haben, ihr soziales Leben aufrecht zu erhalten. Ja. Und dann sowas, das ist ja nochmal schlimmer. Das ist total krass. Und dann haben wir auch wirklich traurige Szenen. Ganz banal, wie er auf der Parkbank sitzt und die Vögel füttert und wir sehen, wie seine Hand so halb offen ist und wirklich auch so schlaff ist und das Feld und die Krümel, die er gemacht hat für die Vögel, fallen einfach nur so runter. Ja. Und dann sagt er auch, ich wünsche mir ja manchmal schon, dass Jake vielleicht vorbeikommt. Ja, natürlich kommt er nicht. Natürlich kommt er nicht und es ist so diese absolute Verlorenheit. Ja. Das ist wirklich einer der Momente, wo ich weine, ganz deutlich weine, wenn er sich dann da irgendwie da hoch hinstellt und das reinritzt, hier, Brooks war hier und dann einfach, sich eine Schlinge gemacht hat und sich aufhängt. Ja. Und eben den Get Busy Dying macht, damit er, weil er nicht busy living sein kann. Ja. Und dann haben wir den Gegenentwurf da drin, ne? Gleich danach, nämlich mit diesem, wenn Andy aus dem Raum des Wärters die Hochzeit des Figaro spielt, per Mikro ins gesamte Gefängnis überträgt. Was für ein großartiger Moment, oder? Es ist so eine schöne Szene. Ich liebe diese Szene. Die ist einfach, also alles daran, auch allein der Sound, wenn es kurz dieses Feedback gibt, dieses eklige Geräusch, und dann geht es los und dann sehen wir einfach nur die Gesichter von den Gefangenen, wie sie das hören. Ja. Und Andy, der sich zurücklehnt. Idee von Tim Robbins, war ursprünglich nicht vorgesehen. Auch, also, dass er es lauter macht und sich zurücklehnt. Was für eine tolle Idee, das reinzubringen. Absolut. Und wie toll, weil wir sehen ihn davor, sehen wir ihn ja wirklich so eine Zeit lang als den erfolgreichen Freund der Wärter. Und man hat so das Gefühl, er hat sich so einen Hundestatus aufgebaut. Er sagt ja auch später selbst zu Red, ich bin günstig. Ich bin halt einfach, ich kann gut Steuererklärungen machen, die lieben mich dafür. Und dann sehen wir, nein, in ihm steckt noch Widerstand. Die hat die ganze Zeit da gewartet, auf den richtigen Moment. Ich find's krass. Also wollen wir jetzt mal über Andy reden oder sind wir noch bei Red? Es gibt noch einiges über Red zu sagen, wenn man möchte. Aber das können wir auch im Laufe der Geschichte noch machen. Ja, Andy. Andy ist ja im Grunde der Typ, der seine Hoffnung aufrechterhalten will, indem er Kultur in die ganze Sache reinbringt. Er will die Bibliothek aufbauen, er will seine Steine schnitzen können. Ist Schnitzen das richtige Wort bei Steinen? Ich weiß nicht. Metzen? Ich bin ein Steinmetzchen. Es sind ja wirklich so süße kleine Schachtel. Ja, genau. Der sich die Poster hinhängt. Rita Hayworth ist ja eigentlich, und deswegen finde ich den Titel eigentlich gut und kein Gimmick. Das ist das Stand-in für Kultur, über die er sich definiert, über der er seine Sanity definiert. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig. Und deswegen finde ich Rita Hayworth als Titel wahnsinnig gut. Ich denke gerade über einen Take nach von zum Thema Wiedergeburt, weil quasi hinter der Vagina der Frau dieser Weg in die Freiheit ist. Aber ich lasse es mal. Und am Schluss, das ist ein Geburtskanal, durch den er da geht. Und am Schluss ist es ja auch nicht, also zwischendurch ist es ja auch Marilyn Monroe und Rachel. Aber immer Frauen, ja, knapp bekleidet. Sehnsuchtsorte auf jeden Fall. Und das ist sein Sehnsuchtsort, den er immer, immer lebendig hält. Egal, was er macht, es geht immer darauf hinaus. Und selbst das Bier auf dem Dach, auch wenn ich persönlich jetzt nicht derjenige bin, der sagen würde, Kulturgut Bier. Aber in dem Moment, es ist pure Kultur, die endlich wieder ein Leben bringt. Freiheit, Gefühl. Andy will ja auch nichts mehr von dem Bier wissen. Ja, ja, er sagt ja, trinkt ihr das Bier? Ich trinke nicht mehr. Ich glaube, in dem Moment geht es wirklich auch vor allem darum, dass er das machen will. Also ich meine, er ist Banker, ne? Also Andy ist, Andy ist kein Schauspieler, Andy ist kein Theater- oder Museumsmensch, Andy ist ein Banker. Und deswegen findet er es, glaube ich, tatsächlich, er hat wirklich eine Freude daran, dem sadistischsten Wärter in diesem Gefängnis zu helfen in dem Moment, weil es das ist, was er gemacht hat, als er frei war. Hm. Dass er Formulare ausgefüllt hat, um Geld von A nach B zu schieben. Ich glaube aber auch, dass es in dem Moment oben auf dem Dach, sie sind so kurz vor der Freiheit, ne, weil sie diesen Job ergattert haben, den jeder in diesem Gefängnis haben wollte, draußen bei gutem Wetter arbeiten zu dürfen, das ist Gold wert, also bei absurder Hitze. Bei absurder Hitze. Und dann den Teer auf dem Dach hin und her schieben. Der bei den Dreharbeiten viel zu schnell kalt geworden ist. Und es war die Hölle, damit zu drehen. Weil der einfach dann so steinhart wurde, dass man damit, man musste halt dann am Ende so tun, als ob man damit irgendwie in der Gegend rummischt. Aber es ging nicht mehr. Und dann mussten sie immer den Teer wieder aufwärmen, was wahnsinnig lang gedauert hat. Also haben sie irgendwie sich damit gequält, damit der Teer nicht immer wieder aufgewärmt werden muss. Also eine gute Frage, die man stellen kann, wie kalkulierend ist Andy bei dem, was er macht? Wenn er zu Hadley geht und ihm sagt, ich will das machen, weil ich und dann als Gegenzug will ich einfach nur ein paar Bier für mich und meine Freunde haben. Ja. Und dann selbst Morgan Freeman, also Red denkt ja auch drüber nach und sagt, ich weiß nicht so genau, warum er es gemacht hat. Vielleicht wollte er sich Freunde bei den Gefangenen machen, vielleicht wollte er sich Freunde bei den Wärtern machen, vielleicht wollte er einfach nur wieder Mensch sein. Hm. Und es wird dann ja auch nicht näher thematisiert. Ich glaube, es ist tatsächlich, er wollte das machen, was er wirklich gerne gemacht hat als Mensch draußen, nämlich Bankberater sein. So doof es klingt. Und wenn wir ihn dann später in der Bibliothek sitzen sehen, wie er mit den Wärtern redet und ihre Steuererklärungen macht, und so, der blüht er ja voll auf. Ja, ja, voll. Absolut. Und weder Johannes noch ich sind gut da drin, glaube ich. Ne? Also ich hasse es hier. Ich habe jedes Jahr Bauchschmerzen, meine Steuererklärung zu machen. Ja. Andy wirkt wie jemand, dem es extrem viel Spaß macht, genau das zu machen, Zahlen zu schubsen. Aber ich glaube, auf dem Dach, seine Forderung, das mit dem Bier, kommt viel zu kalkuliert und viel zu vorher nachgedacht aus seinem Mund, als dass das nicht auch der Grund sein müsste dafür, dass er es tut. Ja, vielleicht. Er sieht da eine Chance, mit dem, was er kann, sein Leben und vor allem das auch das Leben seiner Freunde, zukünftigen Freunde, wo er schon ahnt, okay, das ist meine Hut, besser zu machen. Red ist in dem Moment ja schon sein Freund, ne? Die freunden sich stimmt, ja offensichtlich innerhalb von diesen 2 Jahren an, bevor das passiert. Ja, das stimmt. Und das Witzige ist ja, dass es sonst eigentlich nicht wirklich Momente gibt, wo Andy sich anbiedern würde, weder bei den Wärtern noch bei den Gefangenen. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn wir sehen, wie er mit diesen anderen aus diesem Freundeskreis von Red interagiert, dass er da irgendwie versucht, Freunde zu gewinnen. Ich glaube, Red mag er wirklich und deswegen freundet er sich auch irgendwie mit Red an. Ja. Aber dass die anderen ihn für arrogant halten, kann ich schon nachvollziehen, weil so wie er mit ihnen redet, nämlich praktisch so gut wie gar nicht. Ja, ja, ja. Es sieht jetzt nicht nach jemandem aus, der da unbedingt Freunde sucht und Verbündete sucht. Ja. Ich glaube, er hat es geschafft, wie hat er es überhaupt geschafft, Freunde zu finden? Ich glaube, er hat es geschafft, durch Konsistenz im Charakter und seine Art und Weise zu handeln. Ich glaube, er hatte einfach Glück, dass Red ihn mochte. Ja, ja, das stimmt vielleicht. Red ist ein hohes Tier im Knast, das erfahren wir ziemlich schnell. Red hat eine große Gruppe um ihn herum und die Leute, Red ist irgendwie so der Angelpunkt dieser Gruppe. Mhm. Ja, aber ich glaube, auch zu Red muss man ja auch irgendwann erstmal hervorkommen. Und Red formuliert das ja mit, dass er gesehen hat, dass er... wie er da rumschlendert, als wäre es ein Sonntag im Park und so, ne? Einer, der sich eben nicht auf die Situation einlässt, sondern sein eigenes Ding draus macht. Ja. Yeah. Und das ist wieder die Konsistenz. Ich glaube, es hat was mit der Konsistenz zu tun. Es gab eine Untersuchung, wann sich Außenseiter durchsetzen können. Das habe ich recherchiert für unsere letzte Episode, wo es gar nicht zum Tragen gekommen ist. Aber oh, ja, soziale Dynamiken, super. Soziale Dynamiken und wann Außenseiter es schaffen, andere zu überzeugen. Und das Wichtigste, um als Außenseiter andere Leute zu überzeugen, ist Konsistenz im Handeln und im Reden. Mhm. Und zwar keine brutale Konsequenz im Sinne von, ich brülle das immer wieder ins Gesicht, sondern einfach so eine seichte, ich bin immer konsistent in meinem Tun und Handeln und irgendwann wirst du das Muster sehen, ja, und darüber nachdenken müssen. Psychologisch funktioniert das ganz gut anscheinend. Okay. Und das ist anscheinend der wichtigste Faktor, um als Außenseiter andere zu überzeugen. Und ich glaube, dass das hier zum Tragen gekommen ist. Ich glaube, dadurch, dass er sich konsequent rausgehalten hat und in seiner Art und Weise zu handeln sehr konsistent war, wurde er so zu einer Art Enigma, die man verstehen möchte. Also für Red auf jeden Fall, was aber auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass Red sehr clever ist und sehr klug ist. Ja, gut. Weil wir sehen ja so ein bisschen diese Gruppe, in der Red sich bewegt, und das sind ja schon eher so schlichte Gemüter, ist jetzt hart gesagt, aber so eher so einfache Leute, die auch nicht so viel sich Gedanken machen. In Red schlummert ja offensichtlich ein Poet. Mhm. Sonst würde er nicht diese Sachen sagen, die er sagt, über Andy, aber auch über das Leben hinter Gittern. Ja, ja. Wenn man sich im Gefängnis so ein Business aufbaut mit Bestechungen von Wärtern, mit Leuten, die das heranschaffen, dann muss man ja auch clever sein. Ja, ja, ja. Und ich glaube, bei sowohl Red als auch Andy ist es einfach gegenseitige Bewunderung, auch für die Intelligenz des anderen. Mm, definitiv, ja. Die, zumindest was das betrifft, sind die beiden sich ja sehr ähnlich. Beide haben so eine Geschäftstüchtigkeit, so einen Geschäftssinn. Mm, ja. Und Red ist halt vielleicht auch tatsächlich wegen seiner Hautfarbe nie bei den Wachen durchgekommen. Mm. Also Reds Geschäftssinn ist natürlich auch eher, was so dingliche Dinge betrifft. Ja. Und das funktioniert wunderbar mit den Gefangenen. Und bei Andy funktioniert es halt bei den Wärtern, weil es da halt so dieser Bezug zu Geld ist. Aber ich glaube, es ist vor allem das. Und dadurch, dass Red, der eben einfach das Zentrum dieser Gruppe ist, dadurch, dass Red Andy bewundert, sind die anderen quasi gezwungen, mit Andy auch Zeit zu verbringen. Ja. Ja, das stimmt. Die werden eine eingeschworene Gemeinde, um es mal so zu sagen. Ja. Irgendwie schaffen sie es dann auch, beziehungsweise sie schaffen es nicht. Die Wärter schaffen es ja irgendwann, dass das mit der Vergewaltigung aufhört, weil sie den Typen windelweich prügeln und ihm die Beine kaputt schlagen. Der einzige Moment, in dem Hadley irgendwie, also ich meine, es ist nicht sympathisch, jemanden so kaputt zu schlagen. Aber es hat den Richtigen erwischt. Es hat den Richtigen erwischt und irgendwie ist es auch schräg so zu sehen in diesem Moment. Dieser Hadley wird die ganze Zeit als Antagonist gezeigt und da ist er auf Andys Seite. Plötzlich genießt Andy einen gewissen Schutz. Niemand wird Andy anfassen, weil die Wachen sagen, den brauchen wir, das ist unser Steuerberater, mit dem macht ihr nichts mehr. Ja. Der Schauspieler von Andy hat übrigens gesagt, ja, dieser Typ, also zumindest in seiner Welt, wie er es gespielt hat, hat einen 20-Jahres-Plan. Ja. Also das ist wirklich, das zeigt mir so ein bisschen, dass wirklich sehr, sehr viel sehr geplant ist, weil du das vorhin gefragt hast, ne? Mhm. Wie viel ist in seinem Kopf wirklich berechnend? Ja. Und ich glaube, es ist sehr viel berechnend. Auf keine hinterfotzige Art und Weise, sondern eben wirklich so dieser Überlebenssinn. Ne? Ja, er sagt, okay, ich brauche das und das und das, um es irgendwie hinzukriegen, um da rauszukommen. Ich glaube, also der Fluchtplan, der entsteht, glaube ich, wirklich, wenn er erkennt, dass die Wand bröckelig ist. Ja. Weil das wird ja auch so sehr, sehr so inszeniert, dass er in die Wand seinen Namen ritzen will. Mhm. Und dann sehen wir erst am Schluss, dass da, als er das gemacht hat, was rausgebröckelt ist und er sich das dann genauer angeguckt hat. Ja, der Plan, bei den Wachen beliebt zu werden oder irgendwie so eine andere Stellung zu kriegen im Knast, kann ich mir durchaus vorstellen. Er ist ja auch sehr berechnend, wenn dann Norton, der zweite große Sadist des Gefängnisses, der Wärter, zu ihm kommt und mit ihm redet und dann die Bibelzitate bringt. Und Andy weiß sehr genau, was tatsächlich eine Stärke von Andy ist, wie er sich anpassen kann an die Situation. Er weiß genau, wie er mit dem Leiter der Anstalt reden muss, damit der ihm vertraut. Ja. Und lernt dafür Bibelzitate auswendig, offenbar. What the fuck? Das ist doch nicht echt, oder? Also ich bin katholisch erzogen worden, ich kann dir keine Bibelstelle sagen. Nichts, was soll das? Also ich kann aus beim Zitat sagen, ja, das ist wahrscheinlich aus der Bibel, aber frag mich nicht von welchem Apostel oder so. Ja, ja. Wie abgefuckt ist es übrigens, dass wir jemanden sehen, so einen Gefängniswärter, Und wir haben ihn nicht kennengelernt. Wir wissen nichts über diese Typen. Aber er gibt ein Zitat aus der Bibel und wir wissen, oh, das ist der Bösewicht. Was? Wie abgefuckt ist unsere Welt inzwischen, dass wir das sofort annehmen? Das ist tatsächlich, das ist so ein Stable bei Stephen King. Ne? Es gibt immer diesen Link zum religiösen Extremismus. Ja, und die Fundamentalisten kommen bei Stephen King meistens nicht gut weg. Die religiösen Fundamentalisten sind meistens auch die Bösewichte. Mhm. Und Norton ist... Genau, eigentlich so ein typischer Stephen King-Antagonist. Mm. Bevor ich es vergesse, du hast den Film zum ersten Mal gesehen. Du sagst, Tim Robbins hat gesagt, es gab einen 20-Jahres-Plan. Hast du was geahnt? Nein, nix. Hast du gedacht, der bringt sich um? Ja. Wow, oh, das muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. Es war wundervoll. Es war das beste Erlebnis in langer Zeit, muss ich sagen. Oh, krass. Du wurdest von dem Plot-Twist mitgenommen. Es ist super. Ich beneide dich so. Volle Kanne. Ich habe auch gedacht in dem Moment, bitte mach was anderes draus, mach was anderes. Lass ihn nicht sich jetzt wirklich umbringen. Es ist, das wäre doch jetzt zu schade. Aber dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, aber was sonst? Also, ja, scheiße. Und er hat doch vorher so schon darüber geredet. Get busy dying. Oh nein, scheiße. Und ich war voll drin, natürlich. Ja. Und dann schmeißt er diesen Stein gegen das Plakat und es macht klonk, klonk, klonk, klonk, klonk irgendwo im Hintergrund und man denkt sich, wow! Yay, Andy. Geil. Ich beneide dich gerade wirklich um diese Erfahrung. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Film ungespoilert gesehen habe. Ich befürchte, ich habe den Film nicht ungespoilert gesehen. Es ist ja so, dass der Film anders geschnitten war am Anfang. Am Anfang ritzt er seinen Namen da rein und da kommt schon Klonk ihm das erste Ding entgegen. Ja. Und man ahnt schon, okay, der gräbt jetzt. Dumme Idee. Und dann haben sie es im Schnitt geändert. Gott sei Dank. Ah, ich bin so dankbar über diese Änderung. Ich finde es ja ganz schrecklich. Ich glaube, ich war gespoilert. Ganz groß auf dem, ich weiß nicht, ob es auf dem Original-Filmplakat war, aber auf jeden Fall auf den Videos und DVD-Hüllen sehen wir Andy in dieser Schlussszene, wie er im Regen steht und die Arme jubelnd hebt. Ja. Und dann auf der Rückseite von der DVD, ich habe noch eine DVD von dem Film, sehen wir dieses Bild, wie diese tolle Kamera aus dem Loch, durch das Andy gebrochen ist, auf den Direktor. Und es ist so ein Spoiler. Ja. Nein. Also dieses Bild auf den Direktor ist wirklich hart. Das darf man nicht machen. Ja. Oh, ist das fies. Also das Bild, wie er im Regen steht, finde ich vollkommen in Ordnung. Das kann man nicht einsortieren, wenn man den Film nicht kennt. Das spoilert nicht wirklich. Ja. Aber dieses Bild aus einem Loch raus auf einen, also wirklich, nee. Gemein. Genau, was ja ganz wesentlich ist, überhaupt bei diesem Fluchtplan, und das ist tatsächlich ganz spannend. Also wenn wir jetzt schon gespoilert sind, dass wir diese doppelte Entwicklung haben, wir glauben die ganze Zeit, diese Hoffnung von Andy drückt sich dadurch aus, dass er mehr und mehr beliebt wird bei den Wärtern, dass er diese Steuererklärung macht, dass er die Bibliothek ausbauen kann, dass er seine Spenden kriegt und so weiter. Mhm. Und erfahren erst später, es gab zusätzlich noch diesen zweiten Weg mit dem Rausgraben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es total devastating ist, wenn wenn wir nicht wissen, dass es diesen Fluchtplan gab. Und wenn wir halt sehen, wie Andy sich die ganze Zeit hochgearbeitet hat, soweit das geht im Gefängnis, und immer von Hoffnung redet. Und dann haben wir halt diesen großen Plot mit dem Tommy, mit dem Rock'n'Roller, der reinkommt und wo es plötzlich diese Hoffnung gibt, auf da freizukommen. Und dann wird das aber kaputt gemacht durch Norton, durch den Wärter. Ja. Das muss ziemlich hart sein, wenn man nicht weiß, dass es noch den zweiten Plan gibt, weil der erste Plan geht gerade komplett in die Hose. Ja. Das ist so krass, weil das natürlich aus dem Nichts kommt so ein bisschen. Dieses, ja, ich kenne diesen Typen, der hat immer davon geprahlt, dass er diese Frau umgebracht hat und seinen Liebhaber. Und der Warden, also der, wie heißt der? Norton? Norton ist ja unglaublich perfide. Der holt ihn da raus, gibt ihm noch eine letzte Zigarette. Da könnte man schon ahnen, was passiert. Und fragt ihn dann nicht etwa, würdest du für mich lügen? Nein, nein, der sagt, ich will das jetzt aufrollen und ich will, dass alles richtig wird und dargestellt wird. Und du musst aber auch, bist du denn bereit zu schwören, dass das echt ist? Und er sagt ja, und das ist sein Todesurteil. Das ist eine so perfide Szene. Ja. Die ist wirklich auch sehr effektiv erzählt. Und ich muss auch den Kameramann immer wieder loben. Roger Deakins macht das so, so, so gut. Ja. Wirklich tolle Bilder. Ja, der hat auch viel gedreht. Ne? Der hat mit den Coens hat er vor allem viel gedreht. Der ist auch bekannt dafür. Er ist unglaublich sehr bekannt. Also sehr experimentelle Bilder zu machen schon mehr zu machen als so Standard Hollywood. Ja, ich folge dem überall, wo es irgendwie geht. Ein großer Held unter Kameramenschen. Ich finde es ja tatsächlich spannend, dass es immer mal wieder so zwischendurch so ganz leicht in diese Option gibt, dass Norton oder auch Hedley nicht nur Antagonisten sind. Dass es diese Momente gibt. Also ja, Norton ist ein korruptes Arschloch. Ja. Norton. Mörder? Mörder. Ne, das kommt dann ja später. Da ist vorbei. Okay. Wenn dieser Mord passiert, ist vorbei. Aber es gibt immer zumindest diese Momente, wo man das Gefühl hat, ja, dadurch, dass Andy sich so gut mit ihnen stellt, besteht so ein ganz leichtes Stückchen Hoffnung, das dann aber total zunichte gemacht wird. Ja, natürlich. Wird, wenn wir ihre dunklen Seiten sehen. Ja, ja. Nein, da gibt es keine Hoffnung. Die sind von Anfang an, als er sein Bibelzitat raushaut, ist für mich vorbei. Hey, er schenkt Andy Apfelkuchen, den der dann mit Red teilen kann. Oh. Ja, also man hat schon das Gefühl, dass zwischendurch sich das vielleicht wenden könnte. Ne? Man hat schon das Gefühl, dass da sich eine Freundschaft vielleicht sogar entwickeln könnte, eine perfide, seltsame. Also dass dieses Verhältnis zwischen, dieses Machtverhältnis, ne, Wächter und Gefangene und so weiter, dass sich das so ein bisschen auflöst, nivelliert, weil die sich gegenseitig irgendwie helfen. Aber natürlich hast du dann diesen Turning Point, wo er Tommy umbringen lässt. Ja, und natürlich ist Hadley, der da am Drücker sitzt. Der die natürlich muss. Es ist halt vor allem so deprimierend, weil wir davor diese Beziehung von Tommy und Andy hatten. Und Andy hat wieder ein neues Projekt, ne? Andy bringt diesem armen Jungen Lesen und Schreiben bei. Ja. Hilft ihm zum College-Abschluss. Das ist unglaublich cool. Highschool-Abschluss. Und ist auch toll erzählt, weil er dann so ausrastet und das Ding wegwirft und dann schicken sie es doch ein und besteht. Das ist schon gut erzählt einfach. Ja. Und dann ist dieses, was halt wirklich krass ist in dem Film, diese. Wir gehen einmal voll Hoffnungslosigkeit. Ja. Jetzt hat jetzt Andy auch aufgegeben und so dieser Moment, diese längste Nacht im Knast und so weiter. Mhm. Und dann der harte Twist. Dass er sich da rausgegraben hat. Ja, wirklich so im Stil Ocean's 11. Wir sehen noch mal alles aufgerollt. Ja, ja. Und auch so, dass dann noch erzählt wird. Und dann sehen wir noch, wie er zur Bank geht. Und jetzt ergibt das Sinn mit der fingierten Person, die er erschaffen hat. Gott sei Dank ohne Ocean's 11 Musik drunter, die so ein bisschen... Nein, für die Musik ist ja jemand anderes verantwortlich, den ich wiederum sehr mag. Aber ich glaube, den magst du auch. Das war Thomas Newman. Ja, sehr, sehr. Der seinen Score hier einmal drüber legt. Der auch viele Hollywood... Kram. Der übrigens gesagt hat, als er den Film gesehen hat und wusste, er muss dazu Musik machen, hat er gesagt, ich kann den Film nur kaputt machen, ich kann ihn nur schlechter machen, er ist so wie er ist, ist er großartig. Was soll ich hier tun? Er schien es wirklich für unmöglich zu halten, dem Film noch was zusätzlich zu geben mit seiner Musik. Aber sie unterstützt sehr gut, also die Musik hat diese gewisse Gravitas, die im Film sehr zugutekommt. Ja. Wie großartig ist der blöde Gag Dumbass? Du machst Dumbass. Nee. Ich fand die Stelle toll. Oh nee. Doch, natürlich. Dumbass. Dümer. Ich hab's gemocht. Egal. Auf jeden Fall, wenn du gerade bei dem Geburtskanal warst, wo er rausgekommen ist, ich muss sagen, dass ich gerade eben erst auf dem Gelände von meinem Vater die Grube kennengelernt habe. Oh, Kacke. Die Grube ist das, wo, wenn man keinen direkten Anschluss zum offiziellen System hat, Abwassersystem hat, sich das alles sammelt, was man auf Toilette und beim Duschen und so weiter alles loslässt. Und einmal im Jahr kommt jemand vorbei und pumpt es ab. Genau, ne? Und dann kommt jemand vorbei und pumpt es ab. Wir haben das Ding mal geöffnet, einfach um mal zu sehen. Und dann hat mein Papa eine Geschichte rausgeholt von einer Familie, die ihre Grube reinigen wollte. Die sind da reingegangen, in die Grube, nachdem sie ausgepumpt war, und haben versucht, das zu reinigen. Ein paar Tage später hat sie jemand gefunden. Die sind gestorben in dem Ding, weil die Gase alles zum Atmen verdrängt haben. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und als sie das gedreht haben, wie er da durch die Rohre gegangen ist, hat er auch als erstes gesagt, der Schauspieler, da gehe ich nicht rein. Und dann haben sie jemanden geholt, der das Wasser getestet hat, und der hat gesagt, du gehst da nicht rein. Und dann haben sie da sich drum gekümmert und dann haben sie es gedreht. Er wäre unter Umständen gestorben. Krass. Im Realistischen. Sie haben irgendwie so eine Schokomasse dann da reingemacht, ne, für die Kacke. Ich weiß nicht ganz genau. Am Schluss. Und Morgan Freeman Red sagt, es waren 5 Footballfelder, ne, 500 Yards. In der Vorlage sind es nur 100 Yards. Oh, fuck. Und die Vorstellung, dass da jemand wirklich reinkriecht? Ja, oh Gott. Ohne zu wissen, was am anderen Ende ist, lass da ein Gitter davor sein, dass du nicht aufkriegst. Richtig, genau. Und kriech dann mal rückwärts zurück. Mhm. Furchtbar. Also es ist schon ein hohes Risiko. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man das nicht bis zum Ende durchexerziert und dass man da schon mal genauer weiß, wo man da am Ende rauskommt. Wobei wir nicht wissen, was er in der Bibliothek alles gefunden hat. Ja, genau. Ne? Vielleicht hat er auch irgendwelche Pläne gefunden, die ihm geholfen haben. Es bleibt so ein bisschen offen. Das ist ja auch, im Buch ist es das offensichtlich noch krasser. Also Red, im Buch erzählt Red ganz viel von Hörensagen, was Andy betrifft. Im Film ist ihre Freundschaft deutlich enger und Red erfährt mehr. Und deswegen kriegen wir ja auch diesen wirklich schönen kathartischen Moment, wo wir sehen, was Andy gemacht hat. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Vorstellung von Red. Ja, ja, genau. Der ganze Film ist in der Vorstellung von Red. Deswegen sind die Bösewichte auch so böse und die Guten so gut. Aber ja, es ist, ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass wir das sehen, weil es so ein befreiender Moment ist und diese Szene, wie, natürlich ist das voll Pathos, voll draufgehauen. Ja. Aber wie Andy aus diesem Rohr rauskommt, in diesem schlammigen Wasser landet und sich die Kleidung vom Leib reißt. Ja. Es sollte übrigens auch eine längere Szene sein, gehört auch zu den Szenen wie nach dem Motto, Frank Darabont hat zu lange gedreht, hatte nicht genug Zeit und wir sehen deswegen nicht mehr, wie Andy zum Zug rennt, da auf den Zug drauf springt und die Freiheit fährt, Gott sei Dank, auch hier in diesem Falle. Gut. Es ist schön, dass wir dieses Ende haben und ja, es ist einfach, klar, es ist ein pathetischer Moment, aber es ist auch ein starker Moment und es ist vor allem ein verdienter Moment, weil wir haben so oft dieses Reden von Hoffnung und auch immer wieder diese Kampfhoffnung gegen Hoffnungslosigkeit und diesem Film hätte ein schlechtes Ende nicht gut getan, tragisches Ende. Wir wollen dann am Schluss sehen, wie die Freiheit erkämpft wurde. Und die Freiheit, die wir sehen, ist ja mehr als das Drehbuch eigentlich wollte. Das Drehbuch wollte enden, wie Morgan Freeman auf dem Bus sitzt und sagt, ich hoffe, ich komme über die Grenze. Und dann ist Schluss. Ja. Und dann hat die Produktionsfirma gesagt, nee, du machst schön ein Ende, wo wir wirklich sicher sind, dass die beiden wieder zusammenkommen und dass alles in Ordnung ist. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay, komm, wir können es ja mal drehen. Und die Produktionsfirma hat auch hochheilig versprochen, wenn du das Ende scheiße findest, Hauptsache wir haben es gedreht und haben einmal gesehen, wie es funktioniert oder nicht funktioniert. Du kannst es noch wegcutten. Und dann hat er dann am Ende auch gesagt, ja, okay, vielleicht ist es gar kein schlechtes Ende. Es ist halt sehr amerikanisch, dass nochmal, also hier keine Ambiguität zu lassen. Ja. Und es ist sehr europäisch, dass ganz viele Menschen aus Deutschland und anderen Ländern sagen, ja, vielleicht könnte es ja auch eine Traumsequenz sein. Ozean vor und er stellt sich vor, wie er zu Andy läuft. Es ist ja auch das gelobte Land quasi. Ne? Ja. Die Szene ist sehr so inszeniert, dass man denkt, okay, hier wieder christliche Motive, das gelobte Land, da sind sie jetzt endlich. Zumal dieses Ciutaneo, so wie Andy es beschreibt. Ja, also, und es ist, it's heaven. Ja, it's heaven. Ja, ich finde, diese Ambivalenzen gibt es nicht am Schluss. Nein. Wir haben diese Bilder und es macht irgendwie Sinn, wie sie sich wieder begegnen. Und ich finde es tatsächlich, ich finde es auch gut. Ich glaube, ich hätte das auch reingenommen. Ich hätte auch gesagt, ja, das ist okay. Mach das mal. Der Film hat seinen Pathos. Der Film ist halt schon so ein großes amerikanisches Drama und dazu gehört sehr viel Pathos, sehr viel Sentimentalität. Ich bin total aufgelöst in Tränen am Ende. Ja. Aber nicht bei dem Wiedertreffen, da sowieso noch, aber eigentlich in dem Moment, wo der Film eigentlich enden sollte, im Bus, wie Morgan Freeman es schafft, mit seiner wahnsinnig krassen Stimme uns zu erzählen, dass er excited war wie so ein kleiner Junge. Ein kleines Kind, ja. Den ganzen Film über kann ich Red als sehr gesetzten, ruhigen und resignierten Typ erkennen. Er ist nicht, selbst das, was er bei Parole-Meetings versucht, irgendwie rüberzubringen, dieses, ich bin nur so ein humble, kleiner Kleingangster, der nicht mehr Gangster ist, keine Gefahr für die Gesellschaft und sowas. Das spielt er ja alles für diese Jury. Ja. Wie ich ihn sonst kenne, ist, ich weiß, wo der Hase langläuft und es gibt keine Hoffnung mehr. Ja. Und dieser Moment, wo er sagt, er ist aufgeregt wie ein kleines Kind. Das erste Mal seit 40 Jahren. Da sind wir übrigens auch in der Present, ne? Wir sind die ganze Zeit erzählt Morgan Freeman in Past Tense. Ja, ja. Und dann diese letzten Sätze, die sind, jetzt erzähle ich Sachen, die noch nicht passiert sind. Ich hoffe, also ich freue mich total auf den Ozean. Ich freue mich auf Mexiko. Ich hoffe, ich sehe Andy wieder. Ich hoffe, der Ozean ist so blau, wie ich ihn mir vorstelle. Allein der Satz, ich war so aufgelöst. Ich bin so kurz davor. Weißt du, dieser Satz, ich hoffe, der Ozean ist so blau, wie ich ihn mir vorstelle in meinen Träumen. Was für ein fucking Satz. Wer da nicht da sitzt und völlig emotional aufgelöst ist. Ich finde es vor allem gut, ich finde es vor allem stark, weil da, wo wir herkommen, ist ja eine Spiegelung von der Entlassung von Brooks. Red macht genau denselben Mist durch die Brooks. Ne? Er landet in demselben Zimmer auch noch. Er hat dieselbe Arbeit im Supermarkt. Und Es ist das Parole-Ding, ne? Das gibt's ja auch. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er im gleichen Raum landet und den gleichen Job bekommt, weil das halt das Erste ist, was man macht als Gefängnis. Absolut. Und dann haben wir einfach diese Spiegelung, und dass du, wie viele andere Gefangene, die länger als 40 Jahre oder so im Gefängnis waren, erlebst du genau dasselbe. Ja. Und dann Red entscheidet sich aber eben für dieses Busy-Living. Ja. Und das ist schön, wir kommen von diesem Moment, du erlebst dasselbe, aber Andy sagt zu ihm, ich trau dir mehr zu Red. Ich glaube, du kannst mehr, du schaffst das. Ja. Es gab, bevor die Dreharbeiten angefangen haben, und es gibt es ja bei jedem Film, der ein bisschen größer ist, ein Table Read. Also man sitzt zusammen hat noch nichts davon gedreht, sitzt einfach nur zusammen mit den allen Leuten, die irgendwie wichtig sind für den Film und liest das Drehbuch einmal, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Wer sind die Leute? Was haben wir vor uns? Was wollen wir? Und Morgan Freeman hat ja große Teile Off-Stimme. Und er hatte das beim Table Read gemacht und alle waren völlig aufgelöst emotional, weil schon beim Table Read völlig klar war, wie krass das Ding wird. Ja. Er hat sie alle gekriegt bei so einem fucking Table Read. Die Off-Erzählerstimme von Morgan Freeman macht so viel aus für diesen Film. Ja, absolut. Es gibt diesem Film die ganze Zeit so eine Weisheit, die das Ganze betrachtet. Ja. Aber eben auch verbunden mit diesem Persönlichen. Wie gesagt, Andy, ja, und vielleicht geh ich noch mehr mit bei dem, was du sagst, dass eigentlich Red der Protagonist ist. Mhm. Andy bleibt lange über im Film so ein Rätsel. Während Red halt der ist, der auch für die Gefühle zuständig ist. Der halt sagt, wie er sich fühlt als Gefangener. Ja, ja. Was er empfindet, wie er Andy wahrnimmt. Und der dann halt auch noch vor seiner Entlassung auch einfach so Sachen sagt, ja, jetzt ist Andy weg und ich vermisse einfach meinen Freund. Was für eine krasse Bromance, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Es ist ja wirklich eine Romanze quasi, aber also keine sexuelle, aber eine, die wirklich sehr tiefgehend ist. Ja. Und man, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der so erfolgreich ist, der Film, weil man sich danach auch sehnt. Ja. Weil man sich nach einer Verbindung sehnt, die jetzt nichts Sexuelles hat. Sie hat lange genug Zeit, sich zu entwickeln, ne? Das ist so eine Freundschaft, die halt wirklich auch erzählt wird. Ich meine, es dauert ja Monate, bis sie miteinander reden überhaupt erst. Und dann anscheinend auch Jahre, bis sie wirklich so eng zusammen sind, dass sie zusammen Sachen unternehmen und wirklich, wirklich zusammenhalten. Wenn wir über Zeit reden, die vergeht. Fandst du überzeugend das Altern? Ich meine, hey, wir haben hier einen Zeitraum von 40 Jahren, der umfasst wird. Wir haben dieselben Protagonisten, die alt werden in dem Film. Also eigentlich sind es nur 20 Jahre, 19 Jahre. Also, stimmt, ja. Wir haben vielleicht 40 Jahre bei Brooks. Nee, genau, du hast recht, ja. Aber bei den beiden zusammen, Hauptzeit, sind 19 Jahre. Und ich finde es total nachvollziehbar. Also hier mal graue Schläfe und so dazugefügt. Nur der eine Wärter wird irgendwie nicht älter, ne? Ja, stimmt. Der ist so ein bisschen, weiß nicht, was hat irgendein Jungbrunnen, aber alle anderen haben sie gut hingekriegt, habe ich das Gefühl. Und der Leiter kriegt einfach graue Haare. Also der hat die Haare am Anfang schwarz gefärbt und hat dann keine Lust mehr auf Färbung. Also, ich finde übrigens, den Wärter haben wir überhaupt noch nicht besprochen, super Schauspieler. Oh ja, der übrigens wirklich lange nicht wusste, wie er spielen soll. Ja, ja, ja. Bis er halt von einem Kollegen auf die Idee gebracht wurde. Mhm. Du bist nicht echt, du bist die Figur in der Vorstellung, du bist das, was Red wahrnimmt, wie Red die Wärter wahrnimmt. Spiel das mal so. Klar bist du ein Zerrbild und klar bist du auch ein bisschen eine Karikatur von einem bösen Wärter. Ja. Mach das doch einfach. Ja, super Hinweis, auf jeden Fall. Ist auch wichtig für die Figur, glaube ich. Clancy Brown, der ein toller Schauspieler ist, also der hat immer Nebenrollen und immer so die harten Typen, also unter anderem Starship Troopers, Friedhof der Kuscheltiere, Highlander. Der immer die harten Typen, immer die Nebenrollen. Mhm. Toller Typ. Unsere Top 3 heißt unschuldig mit Fragezeichen. Ja, und wenn du das so sagst, dann sind wir schon wieder voll im Genre des Courtroom-Dramas, das wir in den letzten Episoden mal gefühlt sehr viel behandelt haben. Willst du etwa Zweifel an meinem Top 3 Listen? Also es war Johannes Top 3 Vorschlag. Normalerweise schlägt der das Top 3 Thema vor, der den Film vorgeschlagen hat, und im Falle von Publikumswünschen versuchen wir gemeinsam was zu finden, und ich hatte überhaupt keine Ideen. Dann hat Johannes gesagt, unschuldig, Fragezeichen. Ich habe gesagt, ja, geil. Und mir dann ist mir später aufgefallen, wie dieses, ja geil, was für Auswirkungen, das hat vielleicht ohne das Fragezeichen wäre vielleicht spannend gewesen, aber jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir das Fragezeichen drin stehen. Ja. Und ich habe Courtroom-Dramen. Ich habe auch Courtroom-Dramen, was soll's. Ist auch in Ordnung. Das Thema hätte auch Courtroom-Drama sein können, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja, Gericht hatten wir, wir waren vielen Gerichten unterwegs jetzt doch. Seltsam. Ja, okay, wir haben eine Top 3, unschuldig, Fragezeichen, Schnick, Schnack, Schnuck. Wer fängt an? Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab gewonnen. Fuck, okay. Er nimmt immer die Schere. Immer die Schere, es stimmt. Verdammt. Das hat sich so eingebrannt. Okay, also, ich habe auf meinem Platz 3 Weil wir es gerade eben erst hatten, habe ich es auf Platz 3 gepackt, aber verdient natürlich einen besseren Platz. 12 Angry Men. Toller Film, großartiger Film. Es ist vollkommen egal, ob er unschuldig ist oder nicht. Nein, aber super Film. Wir haben in der letzten Episode drüber geredet. Hört rein. Ja. Und schaut euch den Film vorher an. Mein Platz 3, ich bin auch in den 90ern gelandet. Zwielicht aus dem Jahre 1996, Primal Fear im Original, Richard Gere als arroganter Anwalt, der einen, der Edward Norton verteidigt, der angeklagt ist, einen Priester umgebracht zu haben. Und während des Films kommt heraus, dass offensichtlich noch eine zweite Person da war, die für den Mord verantwortlich sein konnte. Es gibt mehrere Plot-Twists. Mhm. Wenn Edward Norton dabei ist, dann war er mindestens 5 Personen. es war der sehr junge Edward Norton. Okay. Wie gesagt, wir sind Anfang der 90er, Mitte der 90er. Spannender Justiz-Thriller aus der Zeit mit ein bisschen Mystery, sehenswert. Mein Platz 2 ist North by Northwest, den wir auch besprochen haben. Oh ja, da ist ein Ausrufezeichen bei unschuldig. Da ist eher ein Ausrufezeichen. Aber natürlich... Ja, wir wissen es nicht wirklich. Also es ist schon so, dass er das sehr gut so spielt, dass das nicht war. Und man das auch mitbekommt irgendwie. Aber er kämpft darum, das anerkannt zu bekommen. Ja. Dass er eigentlich wird er verfolgt und er muss irgendwie flüchten und gleichzeitig beweisen, dass das nicht war. Ja, toll, Hitchcock, yay. Sehr guter Hitchcock-Film. Haben wir auch besprochen. Und auch sehr lustig, muss man sagen. Und kein Justizdrama, kein genau. Gerichtsfilm. Ja. Und ich habe auf Platz 2 auch keinen Gerichtsfilm. Und yes. Die 90er Jahre ich bin auf unschuldig und auf der Flucht. Mhm. The Fugitive aus dem Jahr 1993 mit Harrison Ford, der angeklagt ist, seine Frau umgebracht zu haben. Und es ist schon ziemlich eindeutig von Anfang an, dass er unschuldig ist. Mhm. Und es wird eigentlich nur erzählt, wie er von Tommy Lee Jones als Deputy durch die USA gejagt wird. Und es ist ein sehr, sehr cooler 90er-Jahre-Actionfilm. Okay. Ich hätte einen Platz 1. Und du hast vorhin gesagt, dass wir den gleichen Platz 1 haben werden. Off-Camera. Off Mic. Und ich nehme jetzt die Challenge an, rauszufinden, was du genommen hast. Oh, du hast was anderes. Zeugin der Anklage? Richtig. Yeah! Du hast extra was anderes genommen, um nicht dasselbe zu haben wie ich. Nein, ich habe jetzt einfach Zeugin der Anklage genommen. Zeugin der Anklage. Ich hätte aber auch When They See Us nehmen können. Central Park 5. Den ich angefangen habe zu gucken und ich habe es nicht ertragen. Es war wirklich ein Film, der emotional so belastend war. Ja, es ist eine Serie. Serie. Und es ist wirklich hart, weil es auf wahren Begebenheiten beruht. Die haben damals 5 schwarze Kinder im Central Park für eine Vergewaltigung und einen Mord verantwortlich gemacht. Die haben nichts damit zu tun gehabt. Die waren einfach nur zufälligerweise dort. Falsche Zeit, falscher Ort, falsches Justizsystem. Falsches Justizsystem und der fucking Rassismus, der da drin steckt. Ja. Und das ist wirklich passiert und sie haben es gut aufgearbeitet. Und es ist wahnsinnig hart, das zu sehen. Schreckliche Serie. Also ich finde, ich bin ziemlich hart im Nehmen, was sowas betrifft. Und es hat mich einfach, es war mir zu belastend. Ja. Platz 1 Zeugin der Anklage. Toller Whodunit-Gerichtsthriller. Ja, großartig. Mit mehreren Plot-Twists. Haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Mit 7 oder 8 Plot-Twists am Ende. Haben wir besprochen. Hört rein, das ist großartig. Zeugin der Anklage, großartiger Film. Mit Marlene Dietrich. Wir gehen wieder zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Ja. Haben wir große Themen noch? Wir haben ein Fazit vor uns. Wir haben ein Urteil vor uns. Das Urteil. Das war der entsprechende Jingle dazu. Ich habe ja schon gesagt, dass er zu meinen Lieblings-Stephen King-Verfilmungen gehört mit Stand by Me. Deswegen musst du loslegen und was anderes sagen. Es gibt nicht viel anderes zu sagen. Der Film, also das Krasse ist, dass dieser Film so emotional mich packt und ohne, dass ich mich manipuliert fühle. Morgan Freeman schafft es, die Sätze so zu bringen, dass sie im richtigen Moment ihre Kraft entfalten und in all den anderen Momenten beraubt er durch seine Art und Weise, das zu sprechen, ihre allzu großen Kitschhaftigkeit. Er schafft es, das so bodenständig wie nötig und so emotional wie nötig irgendwie zu machen. Es ist wirklich gut. Also man kommt da so wahnsinnig gut durch und dass das so ein wahnsinniger Erfolg geworden ist und dass Männerfreundschaften dadurch so auf eine ganz andere Art und Weise, ohne dass Autos brennen, erzählt werden. Das ist wirklich toll. Das ist ein ganz, ganz, ganz beeindruckender anderer Film, als ich erwartet habe. Ich freue mich total, dass er dir gefallen hat. Ich beneide dich total drum, dass du ihn inklusive Plot-Twists sehen konntest, ohne es zu ahnen. Das muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. Das war wirklich toll, ja. Und ja, ich kann eigentlich auch nicht viel mehr dazu sagen, außer, wow, was für ein beeindruckendes Regiedebüt. Fantastischer Hollywood-Film und ich sehe absolut, also er ist nicht, wahrscheinlich nicht mal in meiner Top 10, was meine Lieblingsfilme betrifft, aber ich sehe total, wo die ganzen Leute herkommen, die sagen, das ist mein liebster Film aller Zeiten. Ich kann das nachvollziehen, weil es ist so ein Film, der diese Aura um sich hat, dass viele Menschen sagen, ja, es ist einer der besten Filme aller Zeiten und das auch zu Recht. Es ist wirklich ein sehr starker Film. Und ich sage wieder, Rita Hayworth and Shawshank Redemption wäre der viel bessere Titel gewesen. Marilyn Monroe and the Shawshank Redemption. Naja. Und Johannes, du, ist es deine Aufgabe, mir mal einen Rita Hayworth-Film zu geben, weil ich von ihr eigentlich nichts kenne. Ich habe weder Gilda gesehen, noch Gilda, are you decent? Me? Das ist großartig, oh mein Gott. Und wie die da sitzen und sich das angucken und jubeln, als sie auftaucht. Du musst da mein Wissen, was große Hollywood-Darstellerinnen betrifft, auffrischen. Du musst mir helfen. Das muss ich aber selber auch noch machen, muss ich sagen. Ich muss auch mal wieder auffrischen. Ja, es gab eine Phase in meinem Leben mit Anfang 20, wo ich viel in der Richtung geguckt habe, aber das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gelegt. Man hat ja noch andere Dinge zu tun. Und wenn du mich dann in die 50er Jahre gebracht hast, in die 40er mit Rita, dann können wir nochmal gucken, was wir in den 60ern von Rachel finden. Ich glaube, dann sind wir eher so ein bisschen bei auch so ein bisschen trashigeren Filmen. Okay. Bei der Frau, die ja am Schluss an seiner Wand hängt. Ach ja, genau. Da sind wir ja eher in den 60ern. Ja, das sieht aus wie eine Million Jahre vor unserer Zeit. Ach du Scheiße. Meine Güte. Wie heißt der von Schwarzenegger, der andere? Terminator? Nee, der davor, der knapp davor war. Herkules in New York? Nein. Phantom Commando? Der war danach? Nein, den, wo er auch so ein Barbarian. Ach so, Conan the Barbarian. Ja. Dieses Plakat erinnert mich ganz stark an Conan the Barbarian. Conan ist so ein bisschen später, oder? Conan ist 80er. Der 80er, genau. Und das spielt ja in den 60ern dann. Naja. Okay, also, Plor, vielen Dank. Vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank, liebe Nummer, für diesen Vorschlag. Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Reicht schön ein. Gerne macht unsere Liste länger und länger. Und wir freuen uns über jeden Film, der bei uns reinflattert. Wenn ihr wissen wollt, was ich, Johannes, für nächste Woche aufgebe, bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Bis dann. Ciao. Man merkt so, dass wir diesen Podcast in der Corona-Zeit gestartet haben. Oh Gott. Plor, was hast du denn das nächste Mal für mich? Wir waren in den 90ern. Wir bleiben in den 90ern. Und wir springen aber zum Ende des Jahrzehnts. Lass uns nochmal einen Chris Nolan-Film machen. Ein Chris Nolan-Film? Nein, der frühen Chris Nolan-Film. Ich glaube, sein zweiter, ich bin mir nicht ganz sicher, Memento. Ich dachte, das wäre sein erster gewesen. Nee, sein erster war auch gut, auch verschachtelt. Mhm. Hatte auch schon viele Trademarks. Following hieß, glaube ich, der erste. Ah, okay. Und noch schwarz-weiß und noch mit sehr viel Indie-Film-Charme. Und Memento war ja sein großer Durchbruch. Ja, genau. Aber noch ohne das große Budget, was er dann danach haben sollte. Also spannend. Du hast ihn gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen, ja. Aber es ist lange her. Also, es okay, ist schon so. Cool. Ich bin gespannt, wie der gealtert ist und wie ich ihn heute wahrnehme. Für euch gilt wie immer, guckt euch den Film vorher an. Wir werden massiv spoilern und das ist, glaube ich, ein Film, wo man sehr viel kaputt spoilern kann. Das heißt, es macht keinen Spaß, den Film zu gucken. Also, trotzdem. Aber nein, man sollte zuerst den Film gesehen haben und dann uns drüber labern hören. Genau. Okay, sehr schön. Viel Spaß damit und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.